Lebenslänglich, Lebenstraum, Albtraum. Funktionieren, delegieren, frustrieren. Hohe Moral, verflossener Gral, Nachtmahl. Von vorne, von hinten, oben, unten, am Hahnsatz gepackt und geschliffen.